Das war also die Rede von Ismael Yozgat, der eben um seinen Sohn trauert und in der aber gleichzeitig auch ganz viel Power steckt, weil er eben sich dafür ausspricht, dass es kein zehntes Opfer mehr geben soll und quasi an die solidarische oder die solidarische Gemeinschaft aufruft, zusammen gegen Rassismus zu kämpfen. Ich werde jetzt den Beitrag von Ayşe Güleç lesen. Im Jahre 1998 tauchen drei Mitglieder des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds NSU in den Untergrund. Bis zu ihrem Öffentlichwerden, bis zu ihrer sogenannten Selbstenttarnung erschossen sie 19 Menschen mit türkischen, kurdischen und griechischen Namen. Sie töteten sie in Nürnberg, München, Rostock, Hamburg, Dortmund und Kassel. Immer am helllichten Tag in ihren Geschäftsläden, im Imbissgeschäft, in einer Schneiderei, im Kiosk, im Schlüsseldienst, im Gemüseladen, im Internetcafé. Öffentliche Orte an stark befahrenen Straßen, in belebten Vierteln. Alle waren selbstständige Geschäftsmänner, aufgebaut in Stadtteilen, in denen Migration den öffentlichen Stadtraum formt. Orte, Menschen, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern ehemals als GastarbeiterInnen kamen, sich ein Leben hier aufgebaut haben. Auch eine Polizistin wurde ermordet. Zudem hat der NSU die mindestens drei Bombenanschläge verübt, zwei davon in Köln. In der Kolbstraße in Köln wurde am 9. Juni 2004 die Nagelbombe vor dem Friseurladen der Brüder Yildirim abgestellt und gezündet, mit der Absicht, möglichst viele Menschen zu töten. In den Erzählungen der getroffenen Menschen aus der Kolbstraße wird immer noch betont, dass es ein Wunder ist, dass es keine Tote gab, sondern nur schwerverletzte Überlebende. Auch erzählen sie von der Bombe nach der Bombe, die schlimmer war als die 10 cm langen Nägel der ersten Bombe. Mit der Bombe nach der Bombe bezeichnen sie die Zeitspanne, in der sie wie Täter statt Opfer behandelt wurden. Diese zweite Bombe war für sie noch schmerzlicher. Wir trauern um die Toten. Wir trauern um Enver Şimşek, ermordet am 9. September 2000 in Nürnberg an seinem Blumenstand. Er vertrat an dem Tag seinen Kollegen. 2 Tage später erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Wir trauern um Abdurrahim Özüdoğru. Er wurde am 13. Juni 2001 ebenfalls in Nürnberg in seiner Änderungsschneiderei mit 2 Kopfschüssen ermordet. Den Laden baute er gemeinsam mit seiner Frau neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Schichtarbeiter bei Siemens auf. Wir trauern um Süleyman Taşkeprü. Er wurde 14 Tage später in Hamburg mit 3 Kopfschüssen im Gemüseladen seines Vaters erschossen. Sein Vater war nur kurze Zeit aus dem Laden gegangen, um Oliven zu kaufen. Als er zurückkam, sah er, wie 2 weiße deutsche Männer den Laden verließen. Der Vater fand seinen Sohn in einer Blutlache und nahm den Sterbenden in seine Arme. Wir trauern um Habil Kilic. Er wurde 2 Monate später in München im Lebensmittelladen seiner Frau mit 2 Kopfschüssen ermordet. Er vertrat sie während ihrer Urlaubszeit. Das Blutbad im Laden musste seiner Frau bei ihrer Rückkehr selbst sauber machen. Sie gab den Laden auf. Wir trauern um Mehmet Turgut, genannt Memo. Er wurde am 25. Februar 2004 in einem Rostocker Imbiss erschossen. Er hielt sich zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage in Rostock auf, um seine Bekannten beim Verkauf auszuhelfen. Wir trauern um Ismail Yashar. Er arbeitete in seinem Imbissladen in Nürnberg, als er am 9. Juni 2005 durch 2 Kopfschüsse sowie 3 weitere Schüsse auf den Oberkörper ermordet wurde. Wir trauern um Theoridis Bulgaridis. Er wurde 6 Tage später in München im Laden seines Schlüsseldienstes erschossen. Die Leiter von der Renovierung standen noch da. Er hatte den Laden erst 2 Wochen zuvor eröffnet. Wir trauern um Mehmet Kubaschik. Er wurde am 4. April 2006 in seinem Kiosk in Dortmund ermordet. Die Täter schossen 4-mal frontal auf seinen Kopf. Er hatte vertretungsweise die morgendliche Schicht seiner Frau übernommen. Wir trauern um Halid Yozgat. Er wurde nur 2 Tage später, am 6. April 2006, in Kassel in seinem Internetcafé erschossen. Wenige Minuten später kam sein Vater, um ihn abzulösen, weil Halid zur Abendschule musste. Er fand ihn noch lebend hinter dem Verkaufstisch. Halid starb 21-jährig in den Armen seines Vaters.